Tanja, bitte hör auf, mich wegen meinen drei innerlich aufzufressen wie ein Piranha. Tanja, du sagst es immer Fala, Fala, Hala, Hala. In unsere Liebe wie ein Erdbeben, Stärke 13 auf der Richterskala. Ex, weißt du noch mit deinem Vater? Meine Nerven hatten schon Muskelkater wie ein unendlicher Krater. Ja, mir Rapture, Mensch, dein Dada. In dieser Zeit war der Teufel ein Motherfucker. Das Biest war immer an deiner Seite in deiner schlimmsten Zeit. Deine Seele hat geschreit nach... Dein Zusammenbruch war nicht mehr weit. Du hast überall Geister gesehen. Damals 2008 musstest du mich für eine neue Chance anflehen. Überall dein Fluch, Angst, Panik, ob Fernseher oder Spiegel oder Friedhof. Sag bloß, der Teufel saß derzeit auf deinem Schoß. Doch das Biest hat dein Fluch zerstört. Der Teufel war empört. Ich dachte mir in Bosnien, als du mit unendlicher Angst in meinen Armen lagst, weil du es magst und ich dir deine Angst in deiner schwersten Zeit nahm. Stark war mein Akroscham. Doch du saßt überall Gespenster, schaut ist aus dem falschen Fenster. Du immer mit deinen Angstzuständen, ich musste dir beistehen. Wir mussten im Leben oft umwenden. Warst meine Gefühle in Wissokon nur so am Schänden. Wolltest mich schon immer kränken, weißt du noch? Unseren Kinder, ihren Chappi. Später hieß es mit seinem Lebensschluss aus der Pitbull mit dem Red Bull. Als er ihn fraß, ganz krass, hieß es nicht Chappi, sondern wie bei Krokodilen Schnappi. Weißt du noch, in Höhe Österreich ohne Fleisch kein Preis. Der Teufel auf unsere Beziehung schon immer heiß. Österreich, als du mich während der Autobahn von hinten, während der Vater erwürgen wollte, solltest dich lieber erwürgen, das Biest hätte dich sollen zermürben. Du Schatz, kanntest immer nur weglaufen, dem Biest war's egal, ich war immer unterwegs in der Hölle. Frag dich öfters beim Henker, hey, wie geht's, wie steht's, war öfters mit dem Teufel ein Saufen. Dein Stolz hat mich immer alleine gelassen, von Bosnien bis Deutschland oder umgekehrt. Ich habe dich 13 Jahre lang belehrt, musste mir des Öfteren ein Ticket aus Visoko kaufen. Du fragtest immer, Schatz, willst du Schokomass? Ich sagte, ne, Prinzess, ne, lass. Mensch, echt, ich könnte weinen, immer wieder diese Last an meinen Beinen. Des Öfteren, das Biest bei deiner Family zu Besuch in Italy. Des Öfteren hatte ich Angst, dich zu verlieren. Gab's mir nach meiner Heimreise immer wieder ein Fatality. Doch warst oft genug mit mir im Bett, sagt niemals nie. Ex, als ich dich entjungferte, Honey, mein Bunny, fragst du mich, als ich dir deine Unschuld nahm, sollen wir es machen? Unser erstes Mal, unsere Liebe war ultra groß. Du hattest die Qual, Blut kam, es war mein Fun. Dein Jungfrauenhäutchen zerrissen, drauf geschissen. Ich schaute dir in deine Engelsaugen und sagte, weißt du noch, Honey, meine Worte jetzt oder nie. Ich rammte dich wie ein Hengst um uns am Fliegen. Nach unserem ersten Mal, das Unschuldsgespenst. Wir nahmen uns gegenseitig ganz fleißig die Unschuld. Unser erster Fuck bleibt wie ein unendlicher Kult. Brauchte bei deiner zuckersüßen Brust kein Kondom unterm Pult. Weißt du noch, wo du mich angerufen hast, als du für deine große Liebe aus dem Fenster gesprungen bist? Mit einer 1er Playstation. Heute hast du von mir einen kleinen Gangster namens Jason. Damit hab ich mich in deinem Herzen verewigt. Am Ende hast du mich zweimal enttäuscht, gesteinigt, gepeinigt. Ich habe mir selber allein, als ich meine Bilder von meinen drei anschaute, mein Fluch gereinigt. Als du unter der Brücke standest, in dem Moment wusstest du, mein Schatz, in dieser Sekunde eine schwere Lücke. Du wolltest ein Kind, du weintest 6-mal, haben wir es versucht, bis es klappte, du am Lachen, wir ließen es immer krachen. Heute nahmst du mir alles, Ex, warum, wofür? Honey, komm, melde dich, wir reden wie früher. Macht es mir immer, Fusoi, Ratatouille, lass mich doch bitte, Honey, Kontakt zu meinen drei aufnehmen. Wir sind ein Vorbild, das Biest wird sich schon benehmen, der Teufel wird sich schämen. Ex, Schatz, Honey, Merolito, dem Teufel seine Mutter bleibt ne Kuh, Baby. Weißt du noch, du in meinen Armen, der Teufel hatte nur 13 Jahre lang mit uns Erbarmen. Wir schauten Schnecke gemeinsam den Stern hinauf, in den Himmel bei Vollmond. Dass ich dich, meine Bosnien-Herzegowina-Prinzess, liebe, habe ich oft genug betont. Manchmal haben wir unsere Liebe zu uns gegenseitig verschont. Am Ende wurden unsere Herzen geklont. Der Teufel klingelte, als du Ex am Schlafen warst. Er wusste schon immer, wo haben wir gewohnt. Ich hätte dir sagen sollen, dass der Teufel hinter uns her war. Er stand dir oft hinter dir, ganz nah. Ich sah wie in einem Orakel als voraus. War wie ein Hellseher am Ende, als du weg warst mit unserem Dreieck. Honey, Zucker, Babe, weil bei Gott, der Anflieher, das hier ist ein Part an unsere Vergangenheit. Schatz, sagt niemals nie, komm zurück. Ich spiele unsere Liebe von neu, wie Hans im Glück. Schatz, warum dieser Krieg? Wir haben doch unsere drei für immer. Als Mali und Dada ein ewiger gemeinsamer Sieg. Mua, mua, mua.